Der Da Vinci Code, Sakrileg, das waren die Millionenseller im Genre internationaler Thriller der letzten Jahre mit Schwerpunkt auf der Religion. Düstere, uralte Geheimnisse von Kreuz, Tod und Gruft. Jetzt weht aus England erneut solcherlei Luft, schon im Titel zu spüren Genesis Secret, ein Debüt des britischen Autors Tom Knox. Der heißt im wahren Leben anders, nämlich Sean Thomas, ist als Reisejournalist sehr berühmt geworden. Jetzt also ein erster Roman, ein Reißer. Die Rechte sind schon in 15 Länder verkauft und nun gibt es Genesis Secret auch auf Deutsch. Im Studio ist unser Kritiker Roland Krüger. Worum geht es denn in diesem Geheimnis? Was für eine Geschichte? Also es geht wirklich in London los. Dort wird ein Museumswächter bestialisch verstümmelt aufgefunden. Ermordet worden ist er. Und dieses Verbrechen entpuppt sich schnell als der Auftakt einer Reihe von Gräueltaten, die vor allem in England stattfinden, auch in Irland. Und die irgendwie alle auf ein religiöses Motiv zurückzuführen sind. Dann gibt es einen Sprung zu einer kurdischen Ausgrabungsstätte namens Göbekli Tepe. Das ist im kurdischen Teil der Türkei und deshalb auch heute so ein bisschen umstritten und umkämpft. Das ist also kein politisch ruhiges Gebiet. Und auch dort kommt ein Mann, der Ausgrabungsleiter, ein Deutscher namens Franz Breitner, ums Leben, ebenfalls ziemlich verstümmelt oder bestialisch brutal umgebracht. Inspektor Forrester in London und ein Journalist, der gerade an der Ausgrabungsstätte weilt, um dort einen eigentlich kulturellen Bericht zu schreiben, die merken, irgendwie haben die Morde miteinander zu tun. Also das liegt auch nahe und wir kommen auf die Spur eigentlich der Geschichte der Menschheitsopfer. Also Genesis Secret, wir haben es mit den abrahamitischen Religionen zu tun. Abraham als der Stammvater dreier Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Und es gibt ein Geheimnis in dunkler Vorzeit, das ich jetzt nicht lüften werde, aber dem unsere Helden auf der Spur sind und da passieren noch eine Menge grausame Dinge zwischendurch. Ja, also, ein spannendes Buch von vorne bis hinten. Das hört sich aber doch sehr, sehr, sehr blutrünstig an, Roland Krüger. Also nichts für schwache Nerven. Wirklich nicht. Also man braucht schon ein dickes Fell, wenn man diesen spannenden Thriller liest. Die Beschreibung der wirklich bestialisch zugerichteten Leichen manchmal, das geht schon durch Mark und Bein. Ich bin auch einmal nachts aus dem Schlaf hochgeschreckt und hatte eins dieser Bilder vor mir. Aber auf der anderen Seite nähert sich Tom Knox sehr subtil den Befindlichkeiten seiner Helden. Da ist also dieser Journalist, der nur deshalb in Kurdistan ist, weil er freigenommen hat vom harten Reporteralltag aus dem Irak. Und andererseits ist da Inspektor Forrester in London, der nur ganz schwer den Tod, also Unfalltod oder Mord, das erfährt man nicht genau, seiner kleinen Tochter verwinden kann. Und diese beiden sind eben keine Hau-drauf-Typen, die wir zum Beispiel bei Dan Brown manchmal erlebt haben, sondern es sind ziemlich in sich gekehrte Menschen, die darüber nachdenken, die auch, nun wo sie merken, dass sie einem archäologischen oder biblischen Rätsel eigentlich auf der Spur sind, die da wirklich Bücher wälzen und versuchen, sich richtig hineinzudenken, anstelle zur Pistole zu greifen und irgendwie loszurennen. Bei Thrillern ist immer das Verhältnis zwischen Fakten und Fiktion interessant. Also wie authentisch ist Genesis Secret? Naja, es ist schon eine waghalsige Theorie, die Tom Knox da aufwirft. Also er spricht von einem Volk aus dem Norden. Und ich muss so anfangen, es werden ganz merkwürdige Schädel gefunden an der Ausgrabungsstätte Göbekli Tepe. Und man fragt sich, warum haben die Leute diese Ausgrabungsstätte wieder verschüttet? Irgendwas muss da unten sein, was also so interessant ist oder so fürchterlich, dass die Leute das haben verstecken wollen vor 10.000 Jahren und jetzt wollen eben die Ausgrabungsleiter wieder daran und vielleicht einem neuen Rätsel auf die Spur kommen. Also es gibt da so ein Nordvolk, das ist größer als alle anderen Menschen, die haben so eine Körpergröße von 2,30 Meter bis 2,50 Meter, manche sogar fast 3 Meter, die sind irgendwie überlebensfähiger als sozusagen die im Süden da in Kurdistan. Sind aber irgendwie doch besiegt worden und das weiß man nicht so richtig warum. Und deren Geschichte besteht auch aus Menschenopfer, die haben sich sozusagen dann selbst, wieder aus der Geschichte verabschiedet. Und das ist schon eine sehr waghalsige Theorie. Sie ist weder belegbar noch widerlegbar. Insofern, das kann man schon machen, da einen spannenden Thriller drum zu ranken. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das eben ja sehr wagemutig ist, naja. Stimmt denn dieses Buch denn auf dieser religiösen Welle, also eines Dan Brown? Ein bisschen anderer Ansatz. Bei Dan Brown ist es ja eigentlich immer so eine Verschwörungstheorie heutiger Schurken, die er dann mit historischen Fakten verwebt. Und dann bringt er immer so eine Brücke, finde ich, zu aktuellen Fragestellungen. Und deshalb ja auch immer der Vorwurf an ihn, dass er sehr einfache Antworten auf komplizierte Fragen gibt. Kann man ja in Frage stellen, ob das überhaupt ein Vorwurf ist. Das ist auch bei Tom Knox ein bisschen so. Unterhaltung steht im Mittelpunkt. Und es ist aber weniger eine Verschwörungstheorie als so ein Erklärungsversuch, die Frage, die uns alle bewegt, schlüssig zu beantworten, wie kam eigentlich das Böse auf die Welt? Ich will eins noch sagen, ich möchte lieber, man kann sich das nicht aussuchen, aber ich möchte lieber von einem bösen Schurken von Dan Brown verstümmelt werden, als von jemandem von Tom Knox, weil die leiden noch viel fürchterlicher. Aber es ist ein bisschen realer beschrieben bei Dan Brown, da kann ja der Held aus dem Hubschrauber fallen und tut sich nicht richtig weh. Das ist bei Tom Knox reeller oder realer. Interessantes Qualitätsmerkmal. Besten Dank, Roland Krüger, über Genesis Secret, den Thriller von Tom Knox, jetzt bei Hoffmann und Campe erschienen in der Übersetzung von Sepp Leeb. 444 Seiten dick, 19,95 € der Preis. Und alle diese Angaben sowie die Rezension von Roland Krüger lesen Sie in Ruhe nach unter www.dradio.de. Das ist unsere Adresse im Internet. Dort finden Sie alle unsere Buchkritiken. Deutschland.